Good morning. Guten Morgen. Remember, you have to do something to keep the message of life, which is Jesus, burning in your heart. Denk daran, du musst etwas tun, damit die Botschaft des Lebens, die Jesus ist, in deinem Herzen weiterhin brennt. I think it's beautiful how the Passion puts the next statement. Ich finde es so schön, wie die Passion-Übersetzung die nächste Aussage formuliert. If you do, you will always be living in close fellowship with the Son and with the Father. Wenn ihr das tut, werdet ihr immer in enger Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater leben. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? If we do something, we will then experience close fellowship with the Son and the Father. Not if he does something. Wenn wir etwas tun, werden wir eine enge Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater erleben, nicht wenn er etwas tut. Once again, we see that the responsibility for our relationship has been given to us. Wieder einmal sehen wir, dass die Verantwortung für unsere Beziehung uns gegeben wurde. It's very interesting that the Bible puts so much responsibility on us, and yet it's all just a response. Es ist sehr interessant, dass die Bibel uns so viel Verantwortung gibt, und dennoch ist alles nur eine Reaktion, eine Antwort. Let me explain this to you. Ich erkläre es dir. We are not responsible to light the fire in our hearts. That's what God did. Wir sind nicht dafür verantwortlich, das Feuer in unseren Herzen zu entfachen. Das hat Gott getan. God sent his son. Gott hat seinen Sohn gesandt. He entered into our hearts. Er ist in unsere Herzen gekommen. He gave his life for us. Er hat sein Leben für uns gegeben. Everything about our Christian life was initiated by God through the wonderful new covenant. Alles in unserem christlichen Leben wurde von Gott durch den wunderbaren neuen Bund initiiert. But God puts a responsibility on us to maintain that and keep it burning. Aber Gott gibt uns die Verantwortung, es aufrechtzuerhalten und am Brennen zu halten. Remember, vergiss nicht. Religion initiates things and keeps it going. Religion initiiert Dinge und hält sie am Laufen. In the new covenant, Jesus initiated everything, but we just have to keep it going. Im neuen Bund hat Jesus alles initiiert, aber wir müssen dafür sorgen, dass es weitergeht. Why do we have to keep it going? Warum müssen wir es am Laufen halten? Because God respects our free will. Weil Gott unseren freien Willen respektiert. If you don't want to live an intimate relationship with him, he will respect it. Wenn du nicht in einer intimen Beziehung zu ihm leben willst, wird er das respektieren. But we choose how much fellowship, relationship, intimacy we have with the Father and with the Son. Wir entscheiden jedoch, wie viel Gemeinschaft, Beziehung und Intimität wir mit dem Vater und dem Sohn haben. Look how beautiful verse 25 puts that. Schau, wie schön Vers 25 es ausdrückt. And he himself has promised us the never-ending life of age to come. Und er selbst hat uns das nie endende Leben der kommenden Zeitalter versprochen. The never-ending life. Das nie endende Leben. It's very important to understand when the Bible talks about life. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wenn die Bibel über das Leben spricht, that the Bible mostly in contexts like this it uses the word Zoe. Sie meistens das Wort Zoe in solchen Zusammenhängen verwendet. Now there's something about Zoe that many people haven't really understood yet, or maybe it's been never explained to them. Es gibt etwas an Zoe, das viele Menschen noch nicht wirklich verstanden haben, oder vielleicht wurde es ihnen nie erklärt. If you've listened to me for a while, you heard me talk many times about Zoe. Wenn du mir schon einige Zeit zuhörst, hast du mich schon oft über Zoe sprechen hören. And I've explained to you, it's the life of the same quality of the one who gave it, which is Jesus. Ich habe erklärt, dass es das Leben von der gleichen Qualität ist, wie die desjenigen, der es gegeben hat, nämlich Jesus. But the word in the Greek has another aspect that is actually not much talked about. Aber das griechische Wort hat noch einen anderen Aspekt, über den eigentlich nicht viel gesprochen wird. It means a life of the quality of the one who gave it to us, which of course is Jesus. Wie ich gerade sagte, bedeutet es ein Leben von der Qualität desjenigen, der es uns gegeben hat, und das ist natürlich Jesus. And it means this too. The life started here and it continues in eternity. Aber es bedeutet auch ein Leben, das hier begann und in der Ewigkeit weitergeht. Eternal life from the biblical aspect, or shall I say, from the way I understand it from the Bible. Ewiges Leben aus biblischer Sicht Oder besser gesagt, so wie ich es anhand der Bibel verstehe, is not something that starts after we die. It starts right now. Ist nicht etwas, das erst nach unserem Tod beginnt. Es beginnt jetzt. It just continues in eternity. Und geht einfach in der Ewigkeit weiter. This is a fascinating thought. Das ist ein faszinierender Gedanke. It's fascinating because of two things. Er ist aus zwei Gründen faszinierend. Number one, I don't have to wait to experience this glorious eternal life in heaven. I can already start to experience it now. Erstens, ich muss nicht warten, um dieses herrliche ewige Leben im Himmel zu erfahren. Ich kann bereits jetzt damit beginnen, es zu erleben. Jesus said that he has life and life abundantly prepared. Jesus sagt, dass er das Leben vorbereitet hat, und zwar das Leben in Fülle. And of course, if you study the Bible carefully, wenn man die Bibel sorgfältig studiert, you will come to a very clear conclusion that this does not start only after we die. Kommt man zu dem eindeutigen Schluss, dass dies nicht erst nach unserem Tod beginnt. It already began. Es hat bereits begonnen. But it will never end. Und zweitens, es wird niemals enden. So Jesus promised you, so look, you can have this incredible life, and I give you a second promise, it's never gonna stop. Jesus verspricht dir also, du kannst dieses großartige Leben haben, und ich gebe dir ein zweites Versprechen, es wird nie enden. And the ages to come, of course, last much longer than this earthly life. Natürlich dauern die kommenden Zeitalter viel länger als dieses irdische Leben. It's never ending. Sie sind endlos. You imagine, just think about the happiest moment you've ever experienced in your whole life. Denke einfach an den glücklichsten Moment, den du je in deinem ganzen Leben erlebt hast. Maybe the most incredible vacation you've ever had. Vielleicht an den schönsten Urlaub, den du je hattest. Just any experience that was just like this was incredible. Oder an eine andere großartige Erfahrung. And now think that this will never end. Ever, ever, ever, ever, ever will it continue. Jetzt stell dir vor, dass dies niemals enden wird. Für immer und ewig wird es weitergehen. And this is the promise that John reminds these people of. An dieses Versprechen erinnert Johannes diese Menschen. From all of my travels I've done over the decades. Auf all meinen Reisen in den letzten Jahrzehnten. Usually there comes a time where you're ready to go home. Kam normalerweise irgendwann der Punkt, an dem ich nach Hause wollte. Like you want to go back and sleep in your own bed again. So wie wenn man zurückgehen und wieder in seinem eigenen Bett schlafen möchte. I've traveled to dozens of different countries. Ich bin in Dutzende verschiedener Länder gereist. But I've been in one place that I didn't want to end. Aber ich war nur an einem Ort, den ich nicht verlassen wollte. I thought, you know what, if I'm stranded here the rest of my life, that'll just be wonderful. Ich dachte buchstäblich, was wäre, wenn ich für den Rest meines Lebens hier festsitzen würde? Das wäre einfach wunderbar. And it was Bora Bora. Das war Bora Bora. You imagine the most beautiful place and it will never end. Stell dir vor, du bist an dem schönsten Ort und es wird nie vorbei sein. That's what God promised us through Jesus Christ. Das hat uns Gott durch Jesus Christus versprochen. So we need to take hope in that eternal life starts now and it continues forever. Wir müssen also die Hoffnung auf dieses ewige Leben setzen, das jetzt beginnt und für immer andauert. And we have a second hope. Es gibt noch eine zweite Hoffnung. That I will be back tomorrow. Die ich morgen näher erläutern werde.